Die kindliche Kaiserin lächelte und schien nicht im geringsten beunruhigt. »Du und ich vermögen es nicht mehr, aber es gibt einen, der es kann.« »Einen neuen Anfang schaffen kann nur ein Menschenkind.« »Ja, ein Menschenkind, der, von dem ich rede, auf den ich warte, liest in diesem Buch, in dem du schreibst, und vernimmt jedes Wort, das wir sprechen. Er ist bei uns.« »Wahr?« Auch er gehört schon unwiderruflich zur unendlichen Geschichte, denn es ist seine eigene Geschichte. »Erzähle sie mir«, befahl die kindliche Kaiserin. »Du, der du die Erinnerung Phantasiens bist, erzähle sie mir, von Anfang an und Wort für Wort, so wie du sie geschrieben hast.« Die schreibende Hand des Alten begann zu zittern. »Wenn ich das tue, so muss ich auch alles von Neuem schreiben, und was ich schreibe, wird von Neuem geschehen. So soll es sein.« Bastian wurde unbehaglich zumut. Was mochte sie vorhaben? Irgendetwas hatte es mit ihm zu tun. Aber wenn selbst dem Alten vom wandernden Berge die Hand zu zittern anfing? Der Alte schrieb und sagte: »Wenn die unendliche Geschichte sich selbst enthält, dann geht die Welt in diesem Buch zunichte. Wir werden eintreten in den Kreis der ewigen Wiederkehr, daraus gibt es kein Entrinnen.« »Für uns nicht«, antwortete sie, und ihre Stimme war nicht mehr sanft, sondern hart und klar wie ein Diamant, »aber auch für ihn nicht, es sei denn, er rettet uns alle.« Lang war es still. Dann unterwarf sich der Alte vom wandernden Berge dem Willen der kindlichen Kaiserin und begann ihr die unendliche Geschichte zu erzählen.